So. Bester Tommy Gottschalk-Manier. Ach hier, und nochmal nach Festplattenplatz gucken und dann können wir. Festplattenplatz. Festplattenplatz. Festplattenplatz, Platz, Platz. Das sollte reichen. Ja, dann. Penis, Penis, Penis. Penis, Penis. Kannst du da einen Remix von machen? Zack, und da war er ab. Zack, weg ist er. Schönen guten Abend, Herr Tom. Hallo. Netzgespräche, Podcast 36. 1000. Jetzt darfst du was sagen, komm. Der Podcast, bei dem, das kannst du viel besser, keine Ahnung, bei dem... Irgendeiner zuhört. Irgendeiner zuhört, siehst du, kannst du viel besser. Ja super, das hast du mich schon wieder voll bloßgestellt. Ja. Der Podcast, bei dem der Tom nix auf die Reihe kriegt. Genau, der Podcast, bei dem einer von beiden total unspontan ist. Ja, so. Ich bin auch noch nicht hundertprozentig vorbereitet. Du würd, also das heißt, du bereitest dich jetzt gerade noch vor, oder? Ja, so nebenbei. Achso. Der Penis-Podcast, auch nicht schlecht. Ja, nee, nicht jetzt mal wieder. Okay, warte mal. Obwohl, wenn wir uns umbenennen, kriegen wir vielleicht so ein paar zufällige Google-Hits. Vielleicht. Penis-Gespräche. Ja. Mal gucken. Das wäre ein neuer Buchtitel für Charlotte Rouge. Ja, oder wir machen einfach parallel noch so einen zweiten. Okay. Den wir einfach, weiß nicht, zur Aufwandsverweidung rückwärts... Ach, keine Ahnung. Penis-Podcast ist wieder. Dann reden wir also so, als ob wir einen Penis haben. Warte. Wechseln wir das Thema. Was trinkst du denn gerade? Ich habe mich getraut, mein letztes japanisches Getränk aufzumachen. Ein Wonder Farm Green Grass Jelly Drink. Auf der deutschen Übersetzung steht Erfrischungsgetränk aus chinesischer Minze. Zutaten. So hörte sich der Titel jetzt gar nicht an. Wasser, Kräuterextrakt, Verdickungsmittel an dritter Stelle. E407, Zucker, E133 und E112. Kennst du diese E-Liste? Nee, also ich weiß, dass es eine gibt, aber ich habe sie mir jetzt noch nie irgendwie angeguckt. Ich glaube, 330 ist irgendwie so Zitronenkram oder Zitronensäure oder sowas. Kann das sein? Ich habe keine Ahnung. Dann gucken wir mal. Ich weiß nur, dass in der Schule haben wir damals diese E-Listen regelmäßig ausgeteilt bekommen. Und da habe ich doch, es gibt irgendwie einen Red Bull, da ist Niacin drin. Und in vielen von diesen Energy Drinks ist Niacin drin. Wenn du in dieser E-Liste nachschaust, dann siehst du, dass Niacin zwei Totenköpfe hat. Ja. Ohne Scheiß, da waren zwei Totenköpfe drin. Das fand ich mal voll irritierend. Ich muss gerade mal gucken, weil ich auch noch so einen Energy Drink hier stehen habe. Und zwar ist es Nikotinsäureamid. Ist da noch drin. Das klingt auch nicht irgendwie wirklich gesund. Also erstmal E330 ist Zitronensäure. Von daher, ich glaube ja, dass diese E-Nummern nicht alle wirklich böse sind. Ne? Also jetzt nicht Ultrachemie, sondern sonst was. Aber nach Nikotinsäureamid google ich jetzt nochmal, weil das finde ich dann doch irgendwie ein bisschen beunruhigend. Deswegen sind wahrscheinlich alle Leute auch so Energy-Drink-süchtig, weil da halt volles Zeug drin ist. E150 ist Karamellfarbstoff oder so. Der Whisky-YouTube-Kanal. Schick doch mal einen Link rüber, Sabdur. Das würde mich auch interessieren. Also das erste Google-Ergebnis, wenn du nach Nikotinsäureamid googelst, ist Nikotinsäureamid im Energy-Drink. Skandal? Doch nicht. Ich lese es mir jetzt nicht durch, aber ich verlinke es nachher einfach mal. Also du vergiftest dich nicht, wenn du jetzt weiter trinkst? Ich weiß nicht, jetzt trinke ich ja meinen Jelly-Trink. Ach so, das war das gar nicht. Der irgendwie eine Mischung zwischen Minz, also so Minzsaft, einem Almdudler, ist, aber von der Konsistenz ist es irgendwie schlabberig da drin, wie wenn du, ich weiß es nicht, noch irgendwie Zeug. Okay. Keine Ahnung. Da dieser YouTube Whisky-Kanal ist von The Whisky Store. Darüber, über Whisky Store habe ich auch mal gequatscht irgendwann, als wir es von Whisky hatten. Da bestelle ich immer meinen Whisky. Ich wusste gar nicht, dass sie so einen YouTube-Kanal haben. Was machen die da? Verkostungen oder was? Ja, schau mal, ich habe mal ein Video gesehen, da war so ein Typ, der hat mein Lieblingswhisky gereviewt und hat da so, keine Ahnung, das Video ging 20, 30 Minuten. Also ich fand die Länge schon interessant. Hat er die aufgemacht, die Flasche beschrieben, wo der Whisky herkommt, dann den Duft beschrieben mit 100 Adjektiven. Dann hat er einen Schluck getrunken und ist voll abgegangen. Ja, und also war total lustig anzusehen, wie der wegen diesem Whisky so abgegangen ist. Das ist echt amüsant. Ist aber auch ein guter Whisky, muss ich dazu sagen. Dann erzähl noch ganz, ganz kurz was von deinem Whisky, weil ich muss hier noch mal ganz kurz ein Stromkabel reinstecken, sonst stürzt mir hier gleich das Ersatzaufnahmegerät ab. Ich bin in 30 Sekunden wieder da. Okay, dann rede ich jetzt extra langsam. Mein Lieblingswhisky ist der Lagavulin 16 Jahre gereift im Sherry-Fass. Distillers Edition. Ich weiß gar nicht, ob man das Lagavulin oder so ausspricht, aber dann ist auf jeden Fall ein sehr guter Whisky. Die Whiskys nehmen irgendwie den Geschmack vom Fass an, oder? Also wahrscheinlich ist es allgemein so, nicht nur bei Whiskys, auch bei Weinen, oder? Ich glaube schon. Also ich meine, die haben dann diese Sherry-Fässer und wenn der Whisky gereift ist, stecken die nochmal ein Jahr oder sowas in dieses Sherry-Fass, dann kriegt er noch so eine Sherry-Note. Und auch diese so ein Fass ist ja durchaus durchlässig. Und wenn dann die Leute immer davon reden, dass das Ding irgendwie nach Seetang oder so schmeckt, dann ist es, wenn die Distille irgendwo am Meer ist und diese salzige Luft kommt rüber in die Distillerie, geweht, dann geht das durchaus an das Äußere vom Fass, das geht dann irgendwie durch das Holz und dann nimmt der Whisky das auch auf. Also es kommt nicht von ungefähr, dass das Zeug so stark verschiedene Geschmäcke hat, je nachdem, wo die Distille halt steht. Das ist echt interessant, da kann man sich echt mit beschäftigen. Was? Ja, der Chat fragt gerade, welchen Whisky du bei einem normalen Sortiment im Supermarkt irgendwie am ehesten empfehlen würdest. Ich überleg gerade mal im Hintergrund, weil ich habe auf irgendeiner Party erzähle ich gleich, überleg du erst mal. Oder ja gut, die meisten Leute kommen dann natürlich an mit dem 40 Euro Glenfiddich und meinen, sie haben da einen tollen Whisky gekauft. Also Glenfiddich ist halt irgendwie so, das ist Massenware. Ja, das ist jetzt, den kann man natürlich trinken. Also eigentlich könnte ich keinen Whisky bis auf den Aldi-Whisky wirklich schlecht machen. Und ich meine, selbst der Aldi-Whisky taugt, wenn man da Cola reinschüttet. Mein Jack Daniels mit Cola oder Jimmy Cola schmeckt wahnsinnig gut. Das ist eins meiner Lieblingsgetränke. Ich würde nie in meinen teuren Whisky Cola reinschütten. Aber so ein Jack Daniels, Jim Beam, auch in Aldi Whisky, in diesen Old Smuggler oder wie der heißt, kaufst du 5 Euro eine Flasche, schüttest Cola rein, hast einen super Party Long Drink. Also, weiß nicht, ist da überhaupt nichts Schlechtes bei. Man muss nicht dann immer den 70 Euro Whisky zu Hause stehen oder haben oder gar noch teurer. Aber wenn, dann bitte nicht mit Cola. Ja, mit Wasser dann, ne? Kannst du, musst du nicht. Also ich meine, es gibt Leute, die schütten da Wasser rein, damit. Und es ist wirklich so, also wenn du da irgendwie so stilles Wasser reinschüttest, wirklich so, nur so ein bisschen, so ein Schuss stilles Wasser, dann verändert der Whisky schon seinen Geschmack. Natürlich wird er milder, aber du hast so gewisse Noten, die dann rauskommen. Also du kannst da so bis zu einem gewissen Grad echt Abstufungen im Geschmack nochmal erzeugen. Ist auch interessant, sich einfach mal hinzusetzen, seinen Whisky, den man gut kennt, zu nehmen und den mal so stufenweise mit Wasser aufzufüllen und mal zu gucken, was sich da tut. Das macht echt Spaß, das ist gut. Ja, ich glaube, ich habe den gerade gefunden, den ich hier irgendwie... Nee, das ist noch ein anderer. Das war auf einer Party gewesen von Kollegen halt, die irgendwie dann wegen Geburtstag oder sowas auch geschenkt bekommen haben, aber keiner was mit Whisky anfangen konnte. Und ich den dann irgendwie bekommen habe. Das war ein Knob Creek Bourbon. Mehr weiß ich aber noch nicht, weil ich dazu noch nicht gefunden habe. Aber der hat irgendwie auch so im, ich glaube, 40-Euro-Bereich gelegen. Der war auch relativ lecker, aber ich habe jetzt nicht so den Vergleich, weil ich halt keinen anderen Whisky kenne, außer jetzt so ein, was ist, Jack Daniels ist auch ein Whisky, oder? Ja, ist auch ein Bourbon. Also ich glaube, also ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich glaube, alle amerikanischen Whiskys sind, nennt man Bourbon. Und ich trinke die nicht, also ich mag die nicht. Oder nicht alle. Viele nicht, eigentlich. Wie heißen die anderen? Ich weiß, ach Gott, ey, jetzt fragst du mich was. Ich glaube, in Schottland Whisky mit EY hinten, ich bin mir nicht sicher. In Irland irgendwie ohne E. Und in Amerika ist es, glaube ich, der Bourbon. Aber ich bin mir nicht sicher. Da müsste jetzt mal irgendjemand googeln und das mal kurz rausfinden. Das würde mich auch interessieren. Ich vergesse es nämlich immer wieder. Der Southern Comfort, das ist auch so ein typischer Bourbon. Wenn ich den trinke, da stellen sich bei mir alle Nackenhaare auf. Es ist so ein süßes, babbisches Zeug. Also das kann ich nicht trinken. Ich bin da so der ganz klassische Schottland-Irland-Single-Malt-Trinker. Ja, nee, ich finde nur Knob Creek, aber der... Knob Creek. Knob Creek. Aber ja, da war die Flasche cool, der hat gut geschmeckt und so als Geschenk kann man den, glaube ich, empfehlen. Es gibt so viele Whiskys und hey, wie gesagt, ich meine, du kannst eigentlich, was schmeckt, ist gut. Ja? Wie gesagt, du kannst ja auch den Aldi-Whisky mit Cola vermengen, ist super Getränk. Ja? Also, wenn es schmeckt, ist es gut. Ja, ich meine, wenn du mischst, dann mischst du ja eh irgendwie nur wegen dem Geschmack. Das knallt dann halt oder es knallt halt nicht, aber ja. Ja gut, also ich meine, es gibt halt Whiskys da, also da, also ich weiß nicht, die schmecken einfach wahnsinnig gut. Die trinkst du und die schmecken einfach so toll. Ja, das ist so eine ganz andere Art von, das ist ein bisschen wie Wein trinken, so einen richtig guten Wein. Da trinkst du auch und denkst dir, boah, das schmeckt richtig gut. Nicht so wie ein Bier, du trinkst halt Bier und denkst dir, ja gut, schön kühl, zischt und macht irgendwie voll. Das ist dann irgendwie so ein bisschen was anderes. Das ist schon ganz cool, macht Spaß. Ja klar, aber dann halt auch nur irgendwie pur, ne? Und halt nicht jetzt irgendwie mit, ich meine, wenn du es mit Cola streckst, dann kommen die ganzen Feinheiten halt gar nicht mehr so richtig durch, ne? Nein, überhaupt nicht. Also ich meine, wie gesagt, es gibt Whiskys, die trinkst du am besten nur mit Cola. Ja, aber, also weiß nicht, irgendwann hört es halt auf. Also auch in Glenfiddich würde ich schon keine Cola mehr reinschmeißen. Ich würde auch in Bier keine Cola reinschmeißen. Ich trinke eigentlich überhaupt nicht diese Biermischgetränke. Weißt du, da machen sich Leute jahrelang um Reinheitsgebot Gedanken und dann kommt irgendeiner so und schüttet Cola rein. Ja. Ja. Die Amerikaner haben Bourbon. Ich wollte mir neulich mal einen japanischen Whisky bestellen und noch einen bayerischen. In Bayern hat jetzt auch eine Destille aufgemacht. Ich habe den Namen aber vergessen. Da wollte ich mir den Japaner mal bestellen. Am besten einen jetzt aus dem Süden, nicht unbedingt aus dem Norden. Und den Bayern. Zum alles mal ausprobieren. Sich mal durch die Welt saufen. Ich weiß gar nicht, ob die Kanadier Whisky haben. Weiß ich auch nicht. Die haben nur Gay-Pornos im Fernsehen. Hast du das gelesen neulich? Nee. Das ist auf irgendeinem kanadischen Regionalsender lief Gay-Porno während der besten Tageszeit irgendwie. Sie meinen also, Entschuldigung, wir kaufen das Programm nur irgendwie extern ein und da hat wohl einer das falsche Band eingelegt. Und da lief dann mittags um eins oder so Gay-Porno. Wo war das denn, als ich in, ich war mal geschäftlich irgendwann, aber das ist auch schon 5, 6 Jahre her, in Schweden. Und da lief das wohl auch auf, ja, ganz, ganz normal abends im Fernsehen. Irgendwie gab es einen Kanal, wo irgendwie normaler Hardcore-Kram lief und auf dem anderen Kram halt, auf dem anderen Kanal irgendwie schwulen Kram. Das war jetzt nicht irgendwie Pay-TV im Hotel oder sonst was. Das war ganz normal hier übers Wochenende öffentlich. Da ja, dachte ich mir auch nur so, hä? Okay. Vielleicht sind die deswegen alle ein bisschen offener. Wer weiß das schon. Sind sie offener? Keine Ahnung. Hatten wir mal irgendwann hier dieses Lieferheld-Thema da? Kann sein, ja. Du hast dich über irgendwas beschwert oder so und wurdest dann von einem Pizzamann entführt. Ah nee, das war jemand anders. Nee, so insgesamt, hast du schon mal bestellt im Internet Pizza über hier so eine App oder sonst was oder Webseite? Ja, pizza.de oder sowas. Aber ich habe jetzt das erste Mal hier Lieferheld benutzt. Die haben so eine Android-App und der ein oder andere wird es kennen. Ja. Und es, ich weiß nicht, es hat hervorragend geklappt. Ja, will man meinen. Ja. Und da ist mir heute noch eine Meldung über den Weg gelaufen, dass, wie war das denn? Irgendwie hat sich mal Lieferheld mit einem Konkurrenten angelegt, mit, wie hieß nicht, ich weiß nicht, Lieferando oder sonst was. Und denen wurde halt vorgeworfen, dass die irgendwie DDoS-Attacke auf deren App gemacht haben, um die abends halt um 20 Uhr oder sowas halt down zu machen. Lieferheld wurde angegriffen oder Lieferheld hat angegriffen? Lieferheld wurde vorgeworfen, die anderen Ach so, angegriffen okay, zu ja. haben, halt so zur besten ja. Tageszeit. Ja. Und die IT von den anderen hat halt irgendwie die Zugriffe auf Lieferheld-IPs zurückverfolgen können. Ja. Und die Lieferheld-Leute sind dann halt hingegangen und haben gemeint, oh nee, das machen wir doch nicht, wir sind doch nicht so blöd, hier direkt einen Konkurrenten ans Bein zu pissen. Wir haben zwar von unseren Servern mal auf die zugegriffen, aber jetzt nur so testweise, weil wir gucken wollten, ob die nicht vielleicht uns abcrawlen, um den Datenbestand sich von uns zu holen. Und wenn deren Systeme das nicht aushalten, da können wir ja nichts für. Testweise 1 Million Pizzas bestellen. Ja, ich meine, ja klar, kann ich mir gut vorstellen, aus diversen Gründen, dass sie das gemacht haben. Ja, das ist ja jetzt so richtig Kriegsgebiet. Ich habe jetzt auch wieder mitgekriegt, irgendwie am Rande, dass sich diese E-Zigarettenvertreiber im Internet jetzt anfangen, gegenseitig ans Bein zu pissen, weil es da in den Kanaren wohl eine Vertriebsmafia gibt und die machen jetzt schlechtes SEO auf andere Shops. Dass okay. die aus dem Google-Index rausfliegen und schreiben denen halt Mails und sagt so, hier, überweist uns mal 500 Euro und dann hören wir auf damit. Ja, das ist voll die Masche im Moment, ne? Da wurden auch etliche Leute, die irgendwie nur von ihrem Online-Shop leben, schon von Leuten erpresst und überweist mir irgendwie 10.000 Euro, sonst sorge ich dafür, dass du überhaupt keine Umsätze mehr machst. Die so, ja, alles klar, wie wollen sie das machen? Und dann haben die in allen möglichen Hunderten von Foren mit irgendwelchen Pornoschlagwörtern diesen Shop verlinkt, dass Google die irgendwann komplett aus dem Index geschmissen hat. Was für eine asoziale Methode. Und ich meine, das zieht natürlich und dann ist irgendwann, dann verschwindest du aus dem Ranking und das wieder hochzukriegen, das ist schon ganz schön hart. Das ist schon bös kriminell. Wenn du halt einmal irgendwie rausgeflogen bist, dann ja. Dieser ganze SEO-Kram ist eh irgendwie so voll der Hokuspokus, finde ich. So. Ich meine, Google macht da so viel und ändert ihre Algorithmen Tag für Tag oder halt mit, weiß ich nicht, dann kommt halt mal so ein riesen Panda-Update oder sonst was irgendwas raus. Und es ist so ein bisschen so Don Quixote-mäßig Kampf gegen Windmühlen, oder? Kannst du natürlich halt schön, wenn du da jemanden gefunden hast, der da mitspielt, kannst du natürlich schön irgendwie Geld aus der Tasche ziehen, aber ja, ob das wirklich irgendwie, ich weiß nicht. Naja gut, ich meine, also ich beschäftige mich ja auch, naja, mittel viel mit, weil ich ja versuche auch meine Seite relativ suchmaschinenfreundlich zu erobern. Ich habe das Gefühl, dass die mit diesem Rollout schon irgendwie vor ein paar Tagen angefangen haben, weil einige meiner Seiten wurden jetzt nicht mehr indiziert, obwohl es immer sehr schnell ging. Das letzte Update, das jetzt kommt von Google, das irgendwie mit den, so mit Webspam zu tun, dass Leute ganz viele Keywords immer wieder reinposten. Und bei mir auf der Seite ist es halt so, dass die ganzen Musikkünstler, also ich habe immer denselben Aufbau. Da heißt es immer Künstler Doppelpunkt und dann kommt dann halt der Begriff, damit die Leute genau wissen, wenn einer nach Jack White sucht oder nach, keine Ahnung, irgendwas anderem, AC/DC, da steht da immer der Bandname vorne und dann kommt der Inhalt. Und da ich relativ oft Streams mache, heißt es immer, weiß nicht, AC/DC, Doppelpunkt, neues Album, bla bla im Stream oder neuer Song im Stream. Und es sieht schon sehr gleichförmig aus. Auch wenn der Inhalt wirklich gut ist und ich da einmal einen anderen Text drunter habe, tauchen jetzt auf einmal ein paar von diesen Seiten nicht mehr im Index auf. Und ich glaube, dass das auch schon wieder irgendwie da in diesen Spam reinfällt und ich muss mir jetzt echt wieder was einfallen lassen. Es gibt natürlich Google Blogs, die du verfolgen kannst, wo die sowas ankündigen und auch beschreiben, was sie da tun. Also du bist nicht hilflos dem ausgeliefert. Du musst halt die Blogs abonnieren und musst gucken, was da passiert. Also sonst bist du natürlich absolut per Zufall dem ausgeliefert, was sie da tun. Es ist ja nochmal ein Unterschied, ob du SEO für deine Seite machst, die du promoten willst, oder versuchst irgendwie Bad SEO für andere zu machen. Das sind ja nochmal unterschiedliche Ansatzweisen. Ne? Du informierst dich natürlich, wie kriegst du dein Zeug hochgepusht. Das andere ist ja so, wie verletze ich möglichst viele Regeln oder wie fliege ich halt schnell raus. Ja, klar, aber ich meine, ich glaube, also wenn du in hunderte Foren reinschreibst, get a big cock und in 5 minutes und verlinkst dann auf lieferheld.de, dass sie dann irgendwie. Oder auf Lieferando oder auf pizza.de. Ja, genau. Oder auf Lieferheld kann man natürlich auch mal. Und insofern, also ich glaube, das geht sehr, sehr schnell. Obwohl auch da ist vielleicht Google clever und erkennt sowas irgendwann mal, aber man weiß es nicht. Kennst du deine Time-to-Google-Zeiten? Ja. Wie hoch sind die ungefähr? 10 Minuten. Also 10 Minuten, nachdem du was reingestellt hast, ist im Google-Index. Ja. Also es geht verdammt schnell, weil also wenn ich was reingestellt habe, dann aktualisiere ich meine Sitemap und dann, selbst wenn ich es nicht mache, ich hatte mal Zeiten, da hat es noch nicht mal 10 Minuten gedauert und ich war verdammt weit oben. Es hat sich jetzt leider ein bisschen geändert und ich habe noch nicht rausgefunden, warum. Aber das war, ich war teilweise erstaunt, wie schnell das ging. Ich meine, die Seite gibt es jetzt seit 5 Jahren. Der Content ist gut, die Besucher werden mehr und mehr und das geht schon sehr schnell. Ich bin immer wieder erstaunt, wie schnell das geht. Aber ich bin halt auch extrem Google-affin, Google-connected, Google-addicted. Also ich habe irgendwie alle Web-Statistiken bei Google und so. Die sehen ja, was da irgendwie abgeht. Und ich glaube, das ziehen die auch in Betracht. Ich bin auch immer relativ vorn dabei bei so Sachen wie Microdata und sowas. Also ich benutze den ganzen Kram immer und probiere aus, wie es wirkt. Also ich glaube schon, dass dann irgendwie Google sich sowas merkt. Wie monitorst du das denn? Machst du das über die Google Alerts, dass du dir eine E-Mail schicken lässt, wenn der Index geupdatet wurde von deiner Seite? Ja, genau. Ab und zu mache ich das so, für gewisse Begriffe einfach mal zum Gucken. Und manchmal stelle ich irgendwas rein, arbeite ein paar Minuten weiter und dann suche ich einfach danach und gucke, ob es drin ist und gucke, wo es auftaucht. Ja, das mit der Sitemap werde ich mir auch mal angucken, weil die Alerts dauern bei mir irgendwie, nachdem ich hier eine Episode veröffentlicht habe von uns, brauchen die, ich glaube, 4 Stunden, dann kriege ich die E-Mail. Ja. Was aber auch schon dick ist, weil ich eigentlich nichts mache, außer den Blogartikel zu veröffentlichen. Also ich mache jetzt nicht hier irgendwie noch Sitemap oder sonst was. Ja, nee, Sitemap ist gut, man. Wird generiert, gehst auf die Konsole, sagst einmal regenerieren, zack, und dann fängt er wieder an zu crawlen. Also das ist schon gut. Obwohl, ich meine, ich habe irgendwie 1500 Seiten eingereicht und im Moment, ich glaube, es sind angeblich 40 indiziert. Aber das, ich meine, das stimmt nicht. Also diese Anzeige der indizierten Seiten aus der Sitemap, die ist nicht ganz so zuverlässig, muss ich sagen. Weil ich meine, du findest bei Google mehr Einträge als das, was da angeblich indiziert ist. Ganz verstehe ich es nicht, muss ich ehrlich zugeben. Das ist schon interessant. Ich meine, ich muss sagen, ich kümmere mich eigentlich nur um Google. Ich kümmere mich überhaupt nicht um Bing oder Yahoo oder so. Wann hast du das letzte Mal was anderes als Google benutzt? Ich habe heute den Witz gemacht, ich benutze jetzt kein Google mehr, ich mache nur noch Bing. Aber ich wüsste nicht, dass ich irgendwie vielleicht mal ab und an, aber die letzte Suchmaschine, die ich vor Google benutzt hatte, war MetaGear. Das war eine Suchmaschine, die irgendwie halt so damals Meta oder beziehungsweise Suchabfragen an alle möglichen anderen Suchmaschinen stellte und das dann zusammensammelte. Aber dann kam halt Google auf und seitdem. Dem einzigen, was ich nachtrauere, ist, was war das denn? Lycos war das genau. Die Suche war total grottig und die Community darum war auch total grottig, aber die hatten als Feature, dass du anzeigen lassen konntest in Echtzeit, wonach die Leute suchen. Mhm. Und es war eine Unterhaltung pur. Ja. Lycos waren die mit dem Hund, ne? Ich weiß es nicht mehr, die waren irgendwie so rot. Oh, das finde ich jetzt interessant. Da schreibt einer im Chat, Facebook wird untergehen. Hol den mal in den Stream, ich will wissen, warum. Nee, warum gehen die denn unter? Die gehen unter, weil... Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass die untergehen. Ich auch nicht. Ich meine, und wenn sie untergehen, dann gehen sie nur unter, weil was Besseres kommt. Guck dir mein VZ, guck dir wer kennt wen, guck dir MySpace an. Ja, dann geht's unter, aber dann kommt das Nächste, was besser ist. Ja, klar. Ich benutze also, eh aktiver irgendwie Twitter als Facebook. Ja, Facebook, die sind halt schon schnell und die sind schon clever und die haben das beste Design bei diesen Social Networks und Das Einzige, was mich an Facebook nervt, da habe ich mir vorher nicht so die Gedanken drum gemacht. Der Sergey Brin hat das, glaube ich, neulich gesagt, der Google-Hansel, dass das extrem internetfeindlich ist. Also der hat Facebook tatsächlich mit China auf eine Stufe gestellt. Ja, es ist halt ein geschlossenes System, wo du unangemeldet nicht sehen kannst. Ne? Das ist so wie hier, wie hieß denn das früher, AOL-Ding da. Ja, also also Facebook, innerhalb von Facebook passiert so viel und es ist nicht crawlbar für Suchmaschinen. Und du kannst es eigentlich nicht durchsuchen, außer du bist selber bei Facebook. Also eigentlich, es ist so ein Internet im Internet. Da passieren so viele Dinge über die etliche Millionen Benutzer und Google kann da nicht zugreifen, Bing kann nicht drauf zugreifen, Yahoo kann nicht drauf zugreifen. Und du hast immer mehr Funktionen da drin und du baust dann so eine komplette Insel innerhalb des Internets. Natürlich, das sabotiert natürlich Googles Geschäftsmodell. Deshalb finden die das ziemlich scheiße. Das ist ja nachvollziehbar. Aber irgendwo haben sie ja auch recht. Ja, das ist ja nicht, also eigentlich ist das nicht der Gedanke des Internets. Ja, das hast du halt bei allen geschlossenen Systemen, das eigentlich im Endeffekt für die Füße ist, ne? Weil es ist halt auch weg, wenn der Dienst down geht. Sobald du es irgendwie offen hast, wird es immer irgendwie gespiegelt oder crawlbar in irgendeinem Cache oder sonst was. Ich sehe das an, ich meine, jeder kennt irgendwie, ich glaube inzwischen sind die bei Google auch nicht mehr so auffindbar, aber früher gab es sehr, sehr häufig einfache Klone von der Wikipedia, wo sich jemand den Datenbankdump von der Wikipedia automatisiert zieht, in sein eigenes MediaWiki reinpackt und eigenes Design drauflegt und außenrum Werbung en masse macht. Und ja, das ist zwar scheiße, aber es wird halt irgendwie gespiegelt oder archiviert oder sonst was. Und das hast du halt bei keinem geschlossenen System. Das ist ja prinzipiell bei Twitter auch schon kacke. Das ist ja auch offen und durchsuchbar und du kannst dir das angucken oder sogar RSS-Feeds abonnieren oder sonst was, ne? Aber das Zeug ist über die Suche nicht mehr anständig auffindbar, sobald es irgendwie älter ist als sonst was. Mhm. Ja, klar, weil es irgendwie untergeht in der Masse wahrscheinlich, ne? Ja, ich glaube, es gibt irgendwie so Services, die dir dann über die API automatisiert irgendwie das Zeug rausziehen. Aber ich weiß nicht, bis wie weit in die Vergangenheit es geht. Twitter ist irgendwie bisher so komplett an mir vorbeigegangen. Ich finde es wie so ein Hashtags. Manchmal benutze ich das, weil es mich interessiert. Aber eigentlich, also ich nutze es eigentlich nie, außer zur Promo von meiner Seite. Für mich selber habe ich das noch gar nicht entdeckt. Das ist bei mir genau andersrum. Ich benutze Facebook, um irgendwie den Podcast ein bisschen auf der Podcast-Seite halt zu sharen oder bei mir selbst dann irgendwie nochmal. Ab und zu werfe ich da halt einiges an YouTube-Links rein, um einfach so ein bisschen für ein Lächeln zu sorgen. Aber so die, ja, Twitter ist dann mehr so das Lesemedium. So, ja. Facebook begreife ich als Publikationsding, wo ich einfach Zeug reinstelle und ja, das liked halt mal jemand oder schreibt mal einen Kommentar, aber wenn es nicht passiert, ist mir auch scheißegal. Und bei Twitter ist es halt eher so, dass du halt deinen Interessen hinterherliest oder bestimmten Leuten oder Zeug halt irrsinnig schnell mitkriegst. Ja, ich habe das auch irgendwie Ewigkeiten nicht verstanden. Diese Hashtags sind ja schon eine saucoole Sache. Du interessierst dich für ein Thema, suchst du den besten Hashtag raus oder den Hashtag dafür und siehst sofort alle möglichen schnellen Informationen. Also potenziell sind die sogar noch schneller als Google. Ja, vor allem, ja. Also nein, potenziell sie sind de facto schneller. Sind sie, genau, wenn du dir, egal ob das jetzt Berichterstattung von irgendwelchen Parteitagen ist oder irgendwelche Schulmassaker, die zuallererst über Twitter sich verbreiten, bevor es die Medien dann aufgreifen und mir den Ü-Wagen dahin fahren. Ja. Das ist schon echt hart. Also bei mir kam dieses Aha-Erlebnis relativ schnell, weil ich mit Twitter, ich weiß es nicht mehr genau, wann angefangen habe. Ich glaube, kann ich da jetzt nachgucken? Nee, da kann man nicht nachgucken, ne? Aber das war ein bisschen vor dieser ganzen Zensursula-Debatte da mit Netzsperren und bla. Und da gab es halt irgendwann mal irgendwo irgendeine Demo an einem Tag, wo ich im Büro saß und das Twitter-Ding halt nebenbei auf dem Handy lief. Und ich hatte einfach mal einen Link angeklickt da drauf. Und dann war halt ein Foto von der Demo direkt mit, ja, keine Ahnung, 2 Minuten Zeitverzögerung, wo ich mir gedacht habe, ja krass, das ist ja so ein Living the Future Moment vom Prinzip, ne? So das, was man sich früher immer vorgestellt hat, so Zukunft ist jetzt da. Das Gefühl hatte ich da irgendwie und dann habe ich das Medium für mich entdeckt. Ja, ist ja auch gut. Also ich habe das mit den Hashtags lange Zeit und lange Zeit unterschätzt. Ich hatte meine Webseiten-Updates in Facebook eingetragen und immer automatisch rüber nach Twitter geschoben. Und das war natürlich total irgendwie an der Twitter-Logik vorbei, weil die Dinger, die waren in Facebook halt 250 Zeichen lang mit 4 Kommentaren drin und mit einem Link. Also es war alles, hat keinen Sinn gemacht, weil einfach der Satz bei Twitter aufgehört hat in der Mitte. Und ich meine, das ist natürlich nervig, aber du musst dann irgendwie in Google Plus, in Facebook und in Twitter verschieden posten. Und in Twitter jetzt jede Nachricht einzeln mit den Hashtags rein. Und da kommt schon mehr bei rum, weil die Leute halt mehr sehen. Und es ist eigentlich echt eine coole Sache. Jetzt zur Geschwindigkeit nochmal. Der Chat schreibt das gerade, jetzt ist mir auch wieder eingefallen, da gab es früher mal irgendwie so eine Studie, die gemacht haben, dass die Ausbreitung von einem Erdbeben gemessen haben und verglichen haben mit Tweets über dieses Erdbeben in Echtzeit. Und da haben sie halt rausgekriegt, dass die Welle der Tweets über das Erdbeben eine gewisse Region in der Entfernung, ich glaube New York oder sonst was, halt erreicht hat, bevor die Welle des Erdbebens die Region erreicht hat. Okay. Und ja, klar. Ja, das ist. Ja. Ja, ist schon cool. Politisch kriegt man es ja auch oft mit, dass irgendwelche Ergebnisse sofort getwittert werden von irgendwelchen Wahlen, von Abstimmungen in Parlamenten und sowas. Ja, die haben deswegen, glaube ich, mal irgendwie über Störsender nachgedacht, weil sie das verhindern wollten. Hatte Merkel aber gesagt, nee, keine Störsender, dann kann ich keine SMS mehr schreiben. Tja. Ja, aber mal gucken, ich weiß nicht, vielleicht kommt da auch irgendwie was nach, was noch cooler ist. Mit Sicherheit. Ich überlege gerade, ob es so einen wirklichen Vorgänger von Twitter gibt, aber ja, eigentlich nicht wirklich, ne? Das ist schon was Neues, was da geschaffen wurde. Es ist jetzt nicht so, dass es die Weiterentwicklung der SMS oder sonst was halt ist. Naja, im Endeffekt ist es eine SMS nur halt auf einer Internetplattform, ne? Ja, ist halt öffentlich, ist halt eine SMS an alle. Ja. Kann man bei Twitter einschränken? Nee, ne? Wie einschränken? Also einschränken auf irgendwelche Benutzergruppen oder sowas? Das gibt's ja nicht, ne? Nee, auf Gruppen nicht. Das Einzige, was geht, ist Direct Messages. Okay. Aber auch nur, wenn beide Leute sich gegenseitig folgen. Wie funktioniert denn dieses Ad? Das habe ich noch nicht verstanden. Also Hashtags habe ich verstanden. Was ist ein Ad? Ad ist einfach nur die Variable für einen Benutzer sozusagen. Also wenn du @Witzmann und dann irgendwas schreibst, dann sehe ich das, weil das bei mir sozusagen gehighlightet wird, weil mein Benutzername erwähnt wird. Und ja, somit kannst du halt Benutzer erwähnen, die dadurch notifiziert werden. Okay. Das ist eigentlich alles. Das heißt, wenn du schreibst @Angela Merkel, dann kriege ich 1000 Einträge oder so? Ja, dann sieht sie halt, dass du was geschrieben hast über sie, wenn sie reinguckt. Wenn sie einen Account hat, der @AngelaMerkel heißt. @AngelaMerkel, du hast die Haare schön. Tja. Also, was? Ich habe noch einen lustigen Internetservice gefunden, den ich so noch nicht kannte. Das nennt sich Amazon Mechanical Turk. Was auch immer ein Turk ist. Was ist denn ein Turk? T-U-R-K, weißt du das? Ja, ich finde es. Ja, das kommt von irgendwann im 17. Jahrhundert oder so, hat ein Typ, oder vielleicht, nee, ach Quatsch, der ist noch viel länger her, vielleicht aus der Antike oder so. Ohne jetzt rassistisch sein zu wollen, bevor du es erklärst, meine erste Assoziation, weil ich das, bevor wir jetzt reden, was es macht, war türkischer Gastarbeiter. Ja, es ist sowas ähnlich. Nein, also ich weiß nicht mehr, wer es erfunden hat und wo genau es kam. Es ist auf jeden Fall schon sehr, sehr lange her. Da hat so ein Typ eine Maschine gebaut, eine Maschine in Anführungsstrichen, und hat den Leuten gesagt, hey, die Maschine macht euch alles, was ihr wollt. Irgendwie geht zu der Maschine, schmeißt da irgendwas rein, irgendwie Geld oder sowas. Und dann macht es in der Maschine selbst saß ein Typ und hat halt Dinge gemacht und hat die dann wieder durch so einen Schlitz rausgesteckt. Das ist jetzt so die grobe Umriss davon. Und alle haben gedacht, boah, der hat voll die coole Maschine gebaut. Da saß halt jemand drin. Und dieses Ding hieß damals, glaube ich, der mechanische Türke. Und daher kommt das, weil du kannst bei Amazon Mechanical Turk ja auch sagen, du schiebst irgendwie 1000 Bilder rein, bei denen die Leute irgendwas erkennen sollen, und dann sitzen irgendwo auf der Welt Leute, die diese Aufgabe, die du reingestellt hast, erfüllen. Also Aufgaben, die menschliche Interaktion benötigen. Und daher kommt das. Ja, genau. Du kannst dich da halt anmelden und kannst dann halt Aufträge entgegennehmen, ne? Und kriegst dann irgendwie hier 9 Cent für oder 5 Cent oder 16 Cent. So hier. Ja, genau. Find the contact information on the website. Machst du, schickst du ein, kriegst du 9 Cent. Genau. Oder give us your opinion. Kriegst du 16 Cent. Und so kannst du halt selber da auch Aufträge einstellen. Und da haben sich irgendwie so Jungs hingesetzt und haben einen Teil gebaut mit Anflanschung an Amazon Mechanical Turk. Das nannte sich Descriptive Camera. Und das ist eine Kamera, mit der kannst du ein Bild machen, aber du kriegst dann kein Bild, sondern du kriegst eine Datei mit einer Beschreibung, was du fotografiert hast. Weil das Bild, was du mit der Kamera machst, wird an den Turk-Service geschickt. Hm. Und es wird von Leuten halt eine Bilderkennung gemacht und du kriegst halt eine Beschreibung zurück. Irgendwie als Kunstprojekt haben die das gebastelt. Ich fand die Idee halt irgendwie sehr geil. Ist halt so ein kleiner Bonkdrucker mit drin. Ein Bild, wartest in der Regel 3 bis 6 Minuten und du machst halt so und dann steht da drauf hier, sie haben eine Kirche fotografiert, es regnet und ein Schwan läuft vorbei. Schwachsinn. Ja. Ich habe gerade geguckt, also es ist dieser Mechanical the Turk, also known as the Mechanical Turk or Automaton Chess Player, war wohl scheinbar ein Chessplayer. Es war keine Maschine, die irgendwas gemacht hat, sondern eine Schachspielmaschine. Also so der Vorgänger vom modernen Arcade-Automaten. Du wirfst Geld rein, kannst schön spielen und... Ja, genau. Das muss ich aber hier weiterlesen, aber das dauert, dann erzeugen wir wieder eine Stille. Also es war eine Schachspielmaschine. Der Mechanical Turk. Ja, müssen wir uns mal überlegen, was wir. Wir können uns in die iTunes-Charts bringen, indem wir bei Mechanical Turk Angebote einstellen. Hier, du bekommst 2 Cent, lad dir mal unseren Podcast runter. Und dann haben wir immenseste Download-Zahlen und werden hier Weltherrscher. Ja, du könntest quasi die komplette Flatter-Kohle in den mechanischen Türken schmeißen, genau dafür. Das wäre doch mal geil, oder? Mach das doch mal. Ja, ich guck mal, ich habe meinen Account geklickt, ich schau mal, wie das ist mit Angeboten aufgeben. Ihr müsst uns bitte alle mal flattern, damit wir in die Charts kommen. Ich glaube, du musst aber das irgendwie über Webservices ansprechen, diesen Mechanical Turk. Ich glaube, da hast du kein Webfrontend für. Nee, es gibt ein Webfrontend. Das kannst du hier. Ernsthaft? Ja, ja. Ich dachte, das geht nur über Webservices. Mein Gott, ey. Mein Halbwissen ist mal wieder sehr gesund. Was? Ja, du musst erst Kohle aufladen, dann kannst du einen Task erstellen. Okay. mturk.com. Ich kannte das nur über die API bisher. Was gibt's denn alles hier? Business. Your business can use the Mechanical Turk to clean your data. Categorize items. Create and moderate content. Geil, wir können den Leuten noch sagen, schreibt uns Kommentare. Schreibt uns deutsche Kommentare. Kannst du nicht 2 Leute finden, die eine Folge Netzgespräche einsprechen? So ein Inder und ein Chinesen? Für 5 Cent oder so? Für so ein Monatsgehalt? Vielleicht noch ein Kongolesen? Wir machen denen so ein Angebot, so, ja, wir sprecht uns das mal ein als Beweis, dass ihr seid, weil wir haben hier so ein Konto entdeckt und da brauchen wir unbedingt jemanden aus Nigeria, der uns bei der Auflösung des Kontos hilft. Ja. Feedback. Lange keine E-Mails bekommen von der Art, so Nigeria Connection und sowas. Nee, da kriege ich auch nichts. Ich kriege die ganze Zeit nur Viagra-Spam. Weil die sind irgendwie so unfair und hängen an ihre E-Mails unten komplette Auszüge aus Artikeln der deutschsprachigen Wikipedia an, sodass, wenn du deinen Spam-Filter auf diese E-Mails trainierst, die komplette deutsche Sprache als Badword oder als Negativ-Content oder sonst was halt sehr stark eine sehr starke negative Gewichtung bekommt durch diese Mails. Und die Masche ist auch relativ mies, finde ich. Ja. Tja, so ist das alles im Internet. Früher war das alles flauschiger. Das stimmt. Es können auch voll viele bescheißen und so. Ich habe ja noch auf der Webseite Valve Magazine so einen Newcomer-Wettbewerb und da gibt es auch immer wieder Leute, die bescheißen. Ich meine, ich habe das jetzt nicht bis ins Detail sicher durchgeskriptet. Ja, es geht halt über Ajax und wenn du da votest, dann merkt er sich das. Und wenn er sieht, du hast schon mal gewotet, dann ändert er halt den Button auf, du hast schon gewählt und du kannst ihn nicht mehr drücken. Natürlich kannst du potenziell in den Source Code schauen. Irgendwo im JavaScript ist dann halt die URL, an denen er dann den String schickt für die Stimme, die du abgibst. Und da gibt's halt Leute, die nutzen das gnadenlos aus, durchforsten den Code und schicken dann irgendwie tausendmal ihre Stimme ab, ja, und umgehen das halt. Das könnte man natürlich alles sicherer machen, wollte ich aber nicht, hatte ich noch keinen Bock zu. Ich merke das halt, ich bereinige das dann in den Ergebnissen, aber es gibt so viele Leute, die einfach irgendwie bescheißen und das alles irgendwie versuchen auszuhebeln. Das ist echt irgendwie nervig. Lauter Script-Kiddies. Aber das war doch auch nie anders. Ne? Das war doch bei uns auch schon so, damals. Ja, vielleicht ist einfach das Verhältnis anders, dass es jetzt mehr gibt oder die Strafverfolgungsbehörden sind mit anderen Sachen beschäftigt. Die kriegen die einfach nicht mehr. Ist das so? Ich weiß es nicht. Ich meine, von Anonymous hört man ja auch nichts mehr. Da haben sie wahrscheinlich, also da hat entweder das FBI zugeschlagen oder irgendwie diese mexikanische Drogenkartelle. mit denen die sich auch angelegt hatten. Vielleicht haben die sich jetzt umbenannt. Die heißen jetzt nicht mehr Anonymous, die machen jetzt hier weiß nicht, Pony-Fraktion oder Scientology. Die Piraten stehen jetzt zur Wahl. Der Chat meint gerade, du musst lesen, wenn du was vom Anonymous haben willst. Was? Du musst lesen, wenn du was vom Anonymous haben willst. Der Anonymous ist hier gerade selber in den Chat reingekommen. Ach so. Ja. Dann sage ich jetzt nichts mehr. Ja, musst du aufpassen, sonst bist du weg vom Fenster, genauso wie die. Sonst werde ich gehackt und bin tot. Ja. Die hacken sich in mein Herz. Also in mein Gehirn. Nee. Es ist mir doch egal, oder? Ja. Die können das doch, die hacken sich doch in dein Gehirn und dann machst du komische Sachen, weil du fremdgesteuert bist. Das können die doch. Die hacken mit der Axt. Das letzte, was ich da irgendwie mitgekriegt habe von Anonymous, war, dass irgend so ein brasilianischer Anonymous-Mensch sich mit dem irgendeinem Drogenkartell angelegt hatte oder so. Und dann haben sie die Drogenkartells gehackt und haben irgendwie die Polizei gehackt und wollten dann veröffentlichen, welche Polizisten alle von Drogenkartellen geschmiert sind. Dann irgendwann hat man nichts mehr davon gehört. Ich weiß nicht, woran das gelegen hat. Da war die Liste zu lang wahrscheinlich. Ja, und die Typen wahrscheinlich auch sehr schnell weg. Ich glaube, die sind alle schwer mit ACTA beschäftigt. Stimmt. Und hier jetzt Gamer YouTube? Nee, damit fangen wir jetzt nicht mehr an. Nee, ich auch nicht, aber das machen die halt vielleicht gerade. Ja. Oh, könnte ich mich wieder aufregen? Nein, nein, hier, komm. Ich habe heute im Internet einen Staubsauger gesehen. Und der hat keinen Sack hinten am Staubsauger dran, sondern der hat so ein, wie nennt man es denn? So ein, hier wie bei Star Wars 1, so einen kleinen Kompressor und dann fallen hinten Würfel raus. Okay, cool. Ja. Dann, die fallen dann auf den Boden, die kannst du wieder aufsaugen. Perpetuum Saugomat. Human Centisauger. Ja, sehr schön. Kleine Würfel, Staubwürfel. Die kannst du dann aufstapeln oder ein Kind mitspielen lassen. Und ansonsten, ich weiß gar nicht, war das ein YouTube-Video? Wenn ja, dann muss ich das auch nochmal verlinken. Da haben irgendwelche Leute so, ja, ich glaube. Ich guck da später nochmal. Es waren irgendwelche Jungs, so wie in Seifenkistenrennen, haben die sich halt aus Staubsaugerteilen Rennwagen gebaut, so mit Dyson, Beschleunigungsdüsen und. Ja. ja. Die würde ich sogar sponsoren, wenn ich Dyson wäre. Aber so einen Dyson-Sauger würde ich mir aber auch gerne mal irgendwie hier hinstellen und mal ausprobieren. Ja. Man hat hier mal in der Werbung gesehen. Ich habe mit so einem Gerät gearbeitet. So das Professionellste, was ich an Staubsauger hatte, war in meiner WG-Zeit hatte ich einen beutellosen Staubsauger. Das war schon mal ganz cool mit so einem Filter drin, den du halt irgendwie ausschlagen und abschaben konntest. Also musstest halt keine Verschleißteile da reinstecken. Der war ganz geil. Mhm. Und irgendwann bei einem Umzug haben wir uns mal so einen Nass-Trockensauger ausgeliehen. So ein Teppichreinigungsding. Mhm. Die fand ich auch höchst interessant. Aber so ein Dyson muss ich mir auch irgendwie nochmal organisieren. Es gibt auch so Matratzenstaubsauger. Ich habe einen Bericht im Fernsehen gesehen. Die, mit denen kannst du halt Matratzen aussaugen. Und wenn du siehst, was alles aus so einer Matratze, die du vielleicht ein oder zwei Jahre schon benutzt hast, rauskommt, das ist echt ekelhaft. Da sind so viele Milben und so viel Zeugs drin, das ist widerwärtig. Ja, bei meiner Mutter war irgendwann mal so ein, was war das so von, ich glaube von Vorwerk so ein Staubsaugervertreter, wie man den halt aus der schlechten Doku kennt, ne? Mhm. Und dann hat so gesagt, hey, guck mal, der Staubsauger, der hat's nicht drauf, hier, das sind unsere und ich saug jetzt mal hier ein bisschen und da und da und da und dann guckst du das mal an. Und ich glaube halt nicht, dass es gefaked war, sondern dass die halt schon irgendwie ein bisschen mehr rausholen, weil die gleichzeitig noch auf dem Stoff rumkloppen oder sonst irgendwas. Aber ja, das war schon gut, was da irgendwie noch rausgekommen ist. Ja, zumindest hat er meine Mutter belabert und wir mussten meine Mutter danach wieder belabern, dass das irgendwie storniert. Ja. Ich meine, aber ganz so reinlich muss man ja auch nicht sein. Also ich meine, man kann ja saugen und so, aber wenn du alles porentief reinmachst, ich meine, die Menschen haben ja nicht umsonst überlebt, also sie haben ja nicht überlebt, weil sie sich immer ständig gewaschen und desinfiziert haben. Du musst ja auch irgendwie einen gewissen Dreck mitbekommen, damit du nicht bei jedem Scheiß stirbst, ja, wenn du es irgendwie abkriegst. Also wenn du irgendwie dein Kind jetzt ständig in Sakrotan badest und der irgendwie keine Milben mitbekommt, der oder die Kind, dann, keine Ahnung, kriegt er ja 1000 Allergien später. Also ein bisschen was muss der schon abbekommen. Oder die. Der oder die Kind. Hm. Ja, gut, du saugst ja nicht die ganzen, was weiß ich, Pollen oder sonst was, die in der Luft rumfliegen, gleich mit auf, sondern dann geht es ja, glaube ich, hauptsächlich erstmal um so Hausstaubzeug. Ja, ja, klar. Also ich meine, ich wollte es jetzt auch nur sagen, es fiel mir nur gerade zu dem Thema ein. Muss dir so einen Dampfreiniger kaufen, sagt der Anonymous, da kannst du die Milben wegburnen damit. Okay. Also so, ja, wie so ein Nass-Trockensauger gibt es auch so, ja, so ein Zwischending aus Dampfbügeleisen und Staubsauger. Kenne ich auch, die irgendwie halt vorne, ja, so auspusten und das dann halt wieder wegsaugen. Ja, und das ist dann aber irgendwie feucht, oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube, durch das Aufsaugen und durch die Hitze des Dampfes bleibt da nicht viel übrig. Dieser okay. Waschsauger, der hat den Teppich auch relativ trocken hinterlassen. Also dann musstest du vielleicht nochmal 5 bis 10 Minuten stehen lassen und dann war das alles okay. Ja, also wenn du irgendwie so mit dem Dampfreiniger an eine Matratze gehst und die ist dann innen drin feucht, das stelle ich mir irgendwie blöd vor. Also was ist denn deine Matratze? Matratzenmaterial. Bist du so ein Material? Es gibt doch, früher waren da so Federn drin, oder? Inzwischen gibt es ja jetzt Latex und Schaum und Schaumkern. In Matratzen mal Federn drin? Hä? Federn, also du meinst so, okay, ich dachte. Ich meinte Metallfedern, nicht so Hühnerdecken, Daunenfedern. Ich dachte gerade, hey, was? Das sind Storchfedern sind da drin. Ja. Straußenfedern. Ja, keine Ahnung, was da drin ist. 7 Zonen Matratzen mit irgendeinem Latex-Gedöns, ja. Mann, kein Bock, über Matratzen zu reden. Ich hab überhaupt keine Ahnung davon. Ja, dann mal ein Themenschwenk. Themenschwenk. Ich habe gelesen, irgendein Künstler hat in New York ein Frogger-Spiel installiert, wo du den Frosch durch den Live-Verkehr von der Fifth Avenue steuern musst. Das habe ich auch gelesen, aber mir nicht genau angeguckt. Cool. Ich habe es mir auch nicht angeschaut, ich habe es auch nur gelesen. Also der filmt irgendwie den Live-Verkehr der Fifth Avenue ab, projiziert das, also nimmt die Autos, die da langfahren, in das Spiel und du musst den Frosch dann quasi live über den Verkehr der Fifth Avenue steuern. Fand ich sehr cool. Das ist eins der ersten Spiele damals, Frogger, die ich gespielt habe. Auf dem Atari. Ich überlege gerade mal so ganz schwer, was mein erstes Spiel war. Was habe ich denn versucht, auf dem C64 zum Laden zu bekommen? Zeppelin hieß es. Oh ja, das kenne ich auch irgendwo. Ja. Das war so ein C64-Game, da hatte es so ein Zeppelin, das hatte einen ultra geilen Soundtrack, im Nachhinein betrachtet. Ja, wie ging das nochmal? Und ja, du musstest da halt rumfliegen, hoch, runter, vorwärts, rückwärts. Der Bildschirm war, es war ein Autoscrolling-Game. Und da waren halt so Geschütztürme, die auf dich geballert haben und so, ja, Hindernissen, die du ausweichen musstest. Du musstest durch so eine Art Labyrinth. Das Ziel vom Spiel weiß ich aber nicht mehr. Wahrscheinlich längst möglich überleben oder ja, du musst einen Ausgang finden, dann ging es halt ein Level weiter. Es war ultra schwer. Also wir haben sehr, sehr lange gebraucht, bis wir irgendwie mal das erste Level überhaupt nur durchgezockt haben. Wie ging denn der Soundtrack nochmal? Boah, das kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, da ging irgendwie so Penis, Penis, Penis, Penis. Ich habe mal Bubble Bobble mit einem Kumpel irgendwie bis zu Level 99 gespielt. 100 gab's und dann sind wir gestorben. Haben wir irgendwie so stundenlang dafür gebraucht, danach voll ausgerastet, weil wir 99 kaputt gegangen sind. Boah, nee, so Arcade-Dinger, das wurde mir dann echt immer zu hart. Also relativ schnell, relativ zu hart. Der cool. Chat meinte gerade irgendwie, Prince of Persia hätte er als erstes auf dem PC gespielt. Da habe ich heute im Internet noch gelesen, dass die Prince of Persia gerade den Source Code gerettet haben, weil die einzige verbleibende Kopie von dem Spieleentwickler auf irgendeiner alten Diskette war. Die wollten das wegsichern und die Diskette hat einen Schaden gehabt. Und dann mussten die sich halt hinsetzen und irgendwie versuchen, den Source-Code von der Diskette zu restaurieren. Haben das geschafft und jetzt hat irgendwie der Prince of Persia Source-Code es geschafft, archiviert zu werden. Du liest auch T3N oder so, ne? Nee. Ist das Heise gewesen? Irgendwo war das doch... Boah, ich glaube, das war auf Basic Thinking neuerdings netzwertig oder irgendwie sowas. Okay, na gut. Na, wahrscheinlich hat sich das über mehrere Kanäle verbreitet. Ja, wahrscheinlich sind das einfach nur welche, die das T3N lesen und mir das dann weitergeben. T3N ist irgendwas Englisches, ne? Mhm. Mhm. Entschuldigung, ich muss gerade was trinken. Nee, ist was Deutsches. Ist Deutsch. Punkt. Okay, dann guck ich mal rein. Punkt. Kann aber auch sein, dass es was auf Englisch ist. Also, aber gibt. Keine Ahnung. T3N.com vielleicht. T3N.com. Let's check. I don't know. Let's see. No, it's German. T3N.de. It's a very good page. I like it. Da, die Musik von Zeppelin. Spiel die doch mal. Wollte ich gerade, aber dann hätte ich lange klicken müssen. Aber ja, machen wir halt. Was heißt ein Sleepcast? Heißt es, wir sind langweilig? Weiß nicht, ich muss den fragen. J4R Kill. Wie meinst du das? Weil es einfach so zum Nebenbei hören ist. Der Podcast. Der Podcast, der beim Nebenbei hören. Machen wir weiter. Der selbst vom Nebenbei hören scheiße ist. Ja. Nee, ich warte jetzt mit dem Zeppelin-Ding und mache das dann, wenn wir fertig sind, als Out-Ding da. Ja, ich baue auch schon voll ab. Ich war vorhin noch Sport machen und jetzt werde ich gerade voll müde. Ey. Tja. Ne, meine Themenliste ist, glaube ich, fast durch. Das Einzige, was ich noch irgendwie drauf hatte, war, dass irgendwelche Polizisten bei einer Fahndungsaktion einen Juwelendieb gesucht haben und gesagt haben, oh ja, der Verdächtige da, der sieht ja aus wie der Dieb von dem Fall da bei Aktenzeichen XY von dem Juwelendieb. Haben aber den Schauspieler von Aktenzeichen XY dann hochgenommen. Das fand ich noch ganz lustig. Und dann, das ging heute noch oder gestern noch irgendwie rum, dass irgendwelche österreichischen Polizisten bayerische Polizisten zwei Österreicher in einem deutschen Fahrzeug angehalten haben und die haben halt statt ihren Ausweisen zur Identitätsfeststellung haben sie einmal ihren österreichischen Ausweis sowie einen selbst erstellten deutschen Reichsausweis, glaube ich, hergestellt mit so Siegel und Stempel und bla und haben gesagt, ja hier, der österreichische originale Ausweis, der ist nicht gültig, weil hier ist mein Reichsausweis und um das Ganze nochmal zu verifizieren, habe ich hier auch noch so einen, Klammer auf, selbst gebastelten, Klammer zu, Reichsführerschein. Und ja, das fanden die halt irgendwie nicht so cool, haben die mitgenommen und als sie dann auf der Wache waren, gingen noch zwei Telefonanrufe an, wo sich irgendwelche Frauen ausgegeben haben als Staatsanwaltschaft Deutsches Reich und sie finden es nicht gut, dass gegen ihre Bürger hier irgendwie Ermittlungen getätigt werden. Prank. Ja. Nicht schlecht, die Eier musst du erstmal haben. Das kann sich auch nur Österreicher irgendwie ausdenken. So, ich empfehle jetzt noch das Album der Woche. Ja, mach mal. Ist jetzt eine neue Rubrik, die ich jetzt hiermit ausrufe. Album der Woche ist Jack White mit Blunderbuss. So, da habt ihr es. Das kenne ich nicht. Jetzt poste ich noch einen Link. So, das ist mein Album der Woche. Ja. Habe ich ein Album der Woche? Nee. Ich höre ja gar keine Musik. Ja doch. Penis, Penis, Penis. So, ich mache jetzt noch das Zeppelin-Lied an und dann gehen wir einfach raus, Penis. Bevor die Leute total... Was war denn das hier? Zeppelin C64, ne? Ja, genau. Das wird gerade voll stumpf, ne? Ja, dafür hatten wir letzte Woche ein paar Minuten länger, das passt schon, das gleicht sich alles immer aus. Ja, es war vor der Show, war es eh viel witziger. Das ist immer so. Vor der Show ist eigentlich echt immer viel besser als während der Show, ne? Genau, deswegen sollten eigentlich alle live einschalten. Ja. Ich verschieße meine ganzen Witze, die ich mir halt immer vorbereite, über die ganze Woche lang. Die wir uns aufschreiben, ne? Die wir uns für 4 Cent bei M-Turk irgendwie generieren lassen. Und dann lesen wir die einfach nur ab. Einen Witz habe ich noch. Ein Alttrinker, ein Kölschtrinker und ein Pilztrinker gehen in eine Kneipe. Der Alttrinker bestellt sich ein Alt. Der Kölschtrinker bestellt sich ein Kölsch. Und der Pilztrinker stellt sich ein Wasser. Sagen die anderen beiden, sag mal, geht's noch? Was machst denn du? Sagt der Pilztrinker, ja, wenn ihr euch kein Bier bestellt, trinke ich auch keins. Ich find's jetzt bestimmt nicht witzig, weil du trinkst ja keinen Alkohol. Nee, ich suche schon. Spiel einfach das Lied, komm. Ja, jetzt hier, spiel es. Bin ich schon dabei. Das lädt nur nicht. Achso, ja, dann hier so, tschüss, nächste Woche, bla, wieder hier, ne? Bis bald. Na ja, tschüss. Penis, Penis, Penis, Penis. Penis, Penis, Penis. Penis. Zeppelin. Das muss jetzt erst noch geladen werden. Das hast du schon Zeppelin, 8,1. Searching, loading, ready, run. Okay. Zeppelin by William Mataga. Doesn't show you the year. Pretty nice music. Groovy tune. F3 to change 1 and 2 players and F5 to change the level. F7 start. Yes. Level 7. Warum quatschen die ganze Zeit? Das ist ein Review. Ich finde das richtige Video nicht. Zeppelin with the... Kennst du keinen Sound? Warte mal. Ein Kollege hat mir neulich... Clockwork Machine connected to... Mach den mal aus, der nervt. Wie redet der überhaupt? Das ist wie der Typ von dem 1-Stunden Star Wars Review da. Ja, ja. Hast du dir eigentlich mal dieses Kuwop angeschaut? Kuwop? Ja, ja, auf jeden Fall. Also. Ich meinte, dieses, es gab doch diesen 1-Stunden New Hope, von dem der Jakob da erzählt hatte, dieses Video-Review. Genau. Der war ja auch irgendwie so drauf, so fuck hier im Keller. Ein Kollege hat neulich erzählt, der guckt sich oft so Tech-Tutorials an, Video-Tutorials, und da gibt's irgendwo bei YouTube wohl The Worst Tutorial Ever. Da ist irgend so ein Typ, der sich so ein Nullinger vorbereitet hat, der müsste jetzt mal irgendwie erklären, wie man irgendein Apache installiert oder sowas oder irgendein PHP-Framework, irgendwas in der Art. Und dann auch, also now we're loading this and no, how do we load it? I don't know. Let's see. No, this is wrong. Und irgendwie eigentlich nur komplett Scheiß baut während dieses Tutorials, weil er sich überhaupt nichts vorbereitet hat und das dann wirklich ernsthaft als Tutorial irgendwo reinstellt. Ich glaube, das muss man mal gucken bei YouTube nach Worst Tutorial Ever. Bist du eingeschlafen? Nee, ich bin noch da. Ich habe nur noch mal geguckt, ob ich noch einen Link hier für das Zeppelin-Ding finde. Gibt's aber nicht mehr. Ja, dann würde ich mal sagen, hier, Netzgespräche, Ende, 8,1. Netzgespräche, Ende.